ist mit dir? Wir sahen diese Alte inmitten der Menge, die den abmarschierenden Truppen zujubelte. Plötzlich rief sie nieder mit dem Krieg, es lebe die Revolution. Da kamen die Polizisten und schlugen sie mit ihren Knüppeln über den Kopf. Wir haben sie gleich hierher gezogen. Wisch ihr doch das Gesicht ab. Jetzt lauf aber, Alte. Sonst erwischen sie dich doch noch. Wo ist meine Tasche? Hier ist sie. Wartet! Hier in meiner Tasche habe ich Flugblätter. Darin steht etwas über die Lage von uns Arbeitern im Krieg. Die Wahrheit. Geh doch heim. Lass die Wahrheit in deiner Tasche, Alte. Sie ist gefährlich. Wenn sie bei uns erwischt wird, werden wir nur eingesperrt. Hast du selber noch nicht genug? Nein, nein. Ihr müsst das wissen. Die Unwissenheit ist es, die uns niederhält. Und die Polizisten? Die sind auch unwissend. Aber unsere Führer sagen uns, wir müssen zuerst helfen, die Deutschen schlagen und unser Land verteidigen. Die Narodniki sagen es, die linken Sozialrevolutionäre sagen es und die Menschewiki sagen es auch. Was sind das für Führer? Seite an Seite kämpft ihr mit dem Klassenfeind Arbeiter gegen Arbeiter. Eure Organisationen, mühsam aufgebaut mit den Pfennigen der Entbehrung, werden zerschlagen. Eure Erfahrungen sind vergessen und vergessen ist die Solidarität aller Arbeiter, aller Länder. Das alles gilt jetzt nicht mehr. Wir haben gestreikt gegen den Krieg in mehreren Fabriken. Unsere Streiks sind niedergeschlagen worden. Die Revolution kommt nicht mehr. Lest doch wenigstens, was wir Bolschewiki über die Lage sagen. Wollt ihr? Ihr wollt nicht einmal lesen. Wir erkennen an, dass ihr es gut meint. Und viele von uns sind sogar für euch. Aber eure Flugblätter wollen wir nicht mehr lesen. In Gefahr bringen wollen wir uns nicht mehr. Ja, aber bedenkt, dass die ganze Welt in einer ungeheuren Finsternis lebt. Und ihr allein wart es bis jetzt, die noch für die Vernunft erreichbar waren. Bedenkt, wenn ihr versagt... Geh nach Hause, Alte. Erkenne die Welt, wie sie ist. Was ihr wollt, das wird niemals. Niemals. Niemals. Wer noch lebt, sage nicht niemals. Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht. Wenn die Herrschenden gesprochen haben, werden die Beherrschten sprechen. Wer wagt zu sagen, niemals? An wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns. An wem liegt es, wenn sie zerbrochen wird? Ebenfalls an uns. Wer niedergeschlagen ist, der erhebe sich. Wer verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen und aus niemals wird heute noch.